Abschnitt 21 aus Francesco Petrarca, Sonette, übersetzt und ausgewählt von Karl Streckfuß. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Sonett 138. Mich fassten heftig Amors schöne Arme zu grauser Qual. Und wenn ich mich beschwere, dann wird verdoppelt meiner Leiden Schwere. Drum sterb ich schweigend hin vor Lieb und Harme. Wohl glaub ich, dass des Nordens Eis erwarme vor ihrem Blick, dass er den Fels zerstöre. Doch gleicher Stolz ist ihrer Schönheit Wehre, dass sie nicht fragt nach der Bewunderer Schwarme. Ihr Herz, von hartem Diamant gestaltet, vermag mein Genius nicht zu erweichen. Von regem Marmor sind die andern Glieder. Doch wenn die Stirn sie noch so düster faltet, soll sie doch meine Hoffnung nie verscheuchen, nie nehmen meine süßen Seufzer wieder. Ende von Abschnitt 21.